Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Hiob, 12. Kapitel, Vers 22. Verborgenes enthüllt er aus dem Dunkel. Er bringt die tiefsten Geheimnisse ans Licht. Gott segne dieses Wort. In diesem Bibelvers hier aus dem Buch Hiob, aus dem Alten Testament, erfahren wir mehr über Gottes Licht. Und was wir damit meinen ist, dass Gott in seinem Wirken und in seiner Art und in seiner Weise und wer er ist, vor ihm nichts geheimnisvoll ist. Er bringt alles ins Licht. Das heißt, er sieht alles. Er sieht unsere Herzen. Und wie auch hier, auch bei Hiob sieht er sein Herz. Und Hiob erkennt das. Und was nun hier gerade passiert ist, dass Hiob nun viele Schwierigkeiten und ja, wirklich tragisches Leid erfährt. Und seine Freunde, in Anführungszeichen seine Freunde, kommen und klagen ihn an. Sie wollen ihm helfen, aber sie klagen ihn an und sagen, du musst etwas gemacht haben, dass Gott dich so bestraft. Und das ist eben aus dem Hebräischen, aus dem althebräischen Glauben, dass Menschen den Leid zufährt oder menschliches Leid oder dass sie dann bestraft worden sind von Gott, dass sie irgendwas falsch gemacht haben und Gott hat sie bestraft. Aber in diesem Fall in Hiob ist das eben nicht der Fall, denn Hiob ist gottesfürchtig, fromm, ist auch reuiger Sünder und und seine Freunde klagen ihn dann jetzt an und Hiob spricht dann seinen Freund sozusagen entgegen. Das ist seine Antwort an Sofa und sagt dann, nee, das ist nicht so und mein Herrgott oder mein Gott ist hier und er weiß, dass ich nichts Böses getan habe, obwohl all dieses Unheil und diese Schwierigkeiten, obwohl sie diese mir widerfahren. Und das ist ganz wichtig, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass Gott genauso heute auch wirkt. Das hat sich gar nicht verändert. Durch unseren Herrn Jesus Christus, er sagt ja, ich bin das Licht der Welt, das lesen wir in den Evangelien. Und in Christus Sichtweise und Christus Herzen ist nichts verborgen. Und das ist unsere Einladung, zu ihm zu kommen, denn es gibt nichts, das verborgen ist. Ja, manche Menschen denken vielleicht, dass sie Sachen tun können oder nun Sünde begehen können und wie auch immer. Und Gott merkt das nicht oder erkennt das nicht. Nein, Gott weiß das. Denn er sieht alle Herzen, denn er hat alle diese göttlichen Attribute, die auch unser Jesus Christus hier hat. Und er sieht alle Herzen der Menschen simultan, gleich. Und so macht es nur Sinn, zu ihm zu kommen als reuiger Sünder, wie auch unser hier im Beispiel Hiob, zu ihm zu kommen und Gottes Licht nicht nur anzuerkennen, sondern auch dazu zu nutzen, dass es ihm Mut macht. Ja? Und er weiß, Hiob hat eine persönliche Beziehung mit Gott und er weiß, dass er nichts getan hat in dem Sinne, wofür er angeklagt wird, seine Freunde sagen, du musst etwas falsch gemacht haben. Und das ist nicht so. Aber Hiob stellt das denen entgegen, seinen Freunden, und er weiß also, dass vor Gott nichts verborgen ist. In seinem ewigen, in Gottes Licht. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir hier für das Buch Hiob aus dem Alten Testament. Wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, dieses Buch mal durchlesen. Und auch wenn es einige Stellen nicht so einfach sind, ist es doch insgesamt zu verstehen, dass wir hier einen gottesfürchtigen, frommen Menschen haben. Das ist Hiob. Und er erkennt eben Gottes Licht, dein Licht an. Und dass du allen Menschen in die Herzen leuchtest sozusagen und siehst, was nun in den Herzen der Menschen vorgeht. Und das ist unser Gebet, dass alle zu dir kommen, zu unserem Herrn Jesus Christus als reuige Sünder, denn du siehst ja schon alle Herzen. Und es macht keinen Sinn, irgendwas zu verstecken oder verheimlichen, sei es nun Sünde oder irgendwas anderes, denn du siehst ja alles. In deinem Licht bleibt nichts verborgen. Und wir danken dir, Herr Jesus, für dein Wort und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.